1. When im Land, das der Herr, dein Gott, dirls Besitz gibt, ein Ermordete auf freiem Feld gefunden worden der Täter unbekannt bleibt. 2. Sollen den Altesten und Richter hinausgehen, die Entfernung zu den umliegenden Städten exakt zu vermessen. 3. Sobald die Nachtgelegene Stadt ermittelt ist, müssen deren Altest ein Jungku auswählen, die noch neiser arbeit oder zum Sehen eins Jocks eingesetzt wird. 4. Dies Ku führen SIE in ein Tal im IT fließendem Wasser, das Wedergepflut noch besat ist, und Breschen adort im Tal das Genick. 5. Danach treten die Priester von Stam Levi vor, die der Herr SIE erwalt hat, im Zu dienen, in seinem Namen zu segnen und in jedem Rechtsstreit zu entscheiden. 6. Al Altesten der betreffenden Stadt wischen daraufhin ihr Hand über der getoteten Kuh, ihr Unschulden dem Verbrechen zu symbolisieren. 7. Dabei müssen SIE feierlich erklären, dass SIE weder das Blut vergossen noch die Tat im IT eigenen Organ gesehen haben. 8. SIE bitten den Herrn, seinem Erlisten Volk Israel zu vergeben und ihm nicht die Verantwortung für den Tod eins Unschuldigen aufzuerlegen, damit SIE von der Blutschuld frei werden. 9. Auf dies Weise besiegt die Blutschuld aus ihrem mit, indem konsequent tut, was in den Augen des Herrn richtig ist. 10. Wenn du gegen den Feinde in den Krieg siehsten der Herr, den Gott, SIE in den Gewalt gibt, so dass du Jeff Angin magst. 11. Und du unter den Gefangenen ein Frau von Schoner Gestalt bemerkst, so der du dich so hingezogen fühlst, dass du SIEs Ehefrau nehmen möchtest. 12. Dann sollst du SIE in dein Haus führen, wo SIE sich als Zeichen der Verandering den Kopf scheren und die Nägel schneiden muss. 13. Nachdem SIE ihr Gefangenenkleidung abgelegt und einen Monat lang ihr Eltern getraut hat, darfst du die auf MIT erwollsehen. 14. Solltest du später kein Freud mehr in haben, musst du SIE in die Freiheit entlassen, one SIE zu verkaufen oder gewalttätig zu behandeln, da du SIE bereits gedemütigtest. 15. Wenn ein Mann zwei Ehefrauen hat, von denen ein beversucht und die andervernig lassigt, und bade ihm son gebaren. 16. Darf er bei der Verteilung seines Erbes nicht den Sohn der beversuchten Frau beversuchen, falls dieser nicht der tatsächlich erstgeboren ist. 17. Ist verpflichtet, den Sohn der verniglassigten Frau als erstgeborenen anzuerkennen und ihm den doppelten Anteil seines gesamten Besitzes zu gewahren, da ihm das Erstgeburtsrecht zu steht. 18. Falls jemand einen unbelebren und rebellischen Sohn hat, der weder auf die Mahnungen noch auf die Sachtigung seiner Eltern hort. 19. Sollen in sein Eltern ergreifen und in vor die Altesten der Staaten das Offentlich Staat führen. 20. Dort sollen SIE erklären, dass Sohn angehorsam und widerspenstig ist, da Wort missachtet und ein verschwenderisches Soe maßloses Leben führt. 21. Daraufhin sollen die Männer der Stadt in Steinigen, das Bos aus Israel zu tilgen und ein abschreckend Wirkung auf das gesamte Volk ausüben. 22. Wenn jemand wegen eins todswürdigen Verbrechens hingerichtet und seinleignem zur Schauen einen Baum gehängt wird. 23. Darf der Körper nicht über Nacht dort bleiben, sondern muss am selben Tag begraben werden, da eingehängte von Gott verflucht ist und das Land nicht verunreinigt werden soll.